Im Radio dreht sich alles um die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau. Doch Barbara, die titelgebende Heldin von Christian Petzolds neuem Film, ist mit ihrem Kopf ganz woanders. Weil die Ärztin einen Ausreiseantrag gestellt hat, wurde sie von Berlin in die Provinz versetzt. Dort observiert sie die Stadtsicherheit. Sieht das? Ja. Sie wird nicht eine Sekunde zu früh kommen. Die ist eben so. Wie ist sie? Ja, wenn sie 6 Jahre alt wäre, würde man das Schmollen nennen. Längst ist Barbara innerlich abwesend in diesem Land, durch das sie wie ein Phantom geistert. Ihr Freund im Westen bereitet die Flucht über die Ostsee vor. Sie selbst wandelt mit hochgezogenen Schultern durch ihre letzten Krankenhausdienste im Arbeiter- und Bauernstaat. Ronald Zerfeld spielt den Chefarzt des Krankenhauses, den Barbara zugleich misstrauisch und neugierig beäugt. Ist er wirklich der leidenschaftliche Mediziner, der er zu sein scheint, oder ein Spitzel, oder beides? Schon die erste Autofahrt wird zum Testfeld. Sie sollten sich nicht so separieren. Die Leute hier sind sehr empfindlich. Berlin, Charité, Hauptstadt. Da fühlen die sich schnell wie zweite Klasse. Haben Sie deshalb separieren gesagt? Weil Sie nicht wie zweite Klasse klingen wollen? In Christian Petzolds Film meint man, das Putzmittel im Krankenhaus riechen zu können. Glaubt man, die Badezimmerarmaturen in Barbaras zugeteilter Wohnung tropfen zu hören, erlebt man in nüchternen Szenen die Bespitzelung, die Schikane durch die Stasi. Petzold gelingt ein schwieriger Balanceakt, das totalitäre Wesen der DDR zu erfassen, das Land aber trotzdem nicht an seiner Tristesse ersticken zu lassen. Und das, was sich zwischen Barbara und dem Arzt André abspielt, wirkt nicht nur auf Petzolds Heldin verunsichernd. Man erlebt Dialoge zwischen Kampf und Flirt. Gute Arbeit. Sie können das Labor jederzeit benutzen, wenn Sie wollen. Was machen Sie eigentlich hier in der Provinz? Aufpassen, dass sich niemand separiert? Mir gefällt es hier. Sollen Sie mich überzeugen? Wovon? Den Ausreiseantrag zurückzuziehen. Die Arbeiter und Bauern haben für ihr Studium gesorgt. Jetzt haben sie die Verpflichtung, ihnen davon etwas zurückzugeben. Eigentlich nicht falsch. Barbara zeigt, wie die Überwachung alle Beziehungen, auch die eines Menschen zu sich selbst, durchdringt. Und wie daraus trotzdem großes Kino, ein Melodram mit einer Liebesgeschichte entstehen kann.